Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 51 mit Devo, Bo Diddley, Sam Jones und Niels Henning Ørsted-Petersen, Mandel Lowe, Melba Liston, Earl Hines, Arthur Blind Blake, Ry Cooder, Blind Blake Alfonso Hicks, The Duke of Iron, Young Tiger, Dizzy Gillespie, Glenn Glenn und The Flamin' Groovies. Shake Some Action, The Flamin' Groovies, mit dem Titellied ihres 1976 erschienenen Albums, produziert von Dave Edmonds. Ursprünglich Mitte der 60er Jahre in San Francisco gegründet, verschlug es die Band 11 Jahre später nach Großbritannien. Mit dem Ortswechsel ging auch ein Stilwechsel einher. Statt Rhythm and Blues und Rock'n'Roll im Garagensound gab es Power Pop, der durch die britischen Bands der 60er Jahre inspiriert wurde. Als die Band Devo aus Akron, Ohio, Yoko Homo 1978 veröffentlichten, existierten sie schon fast 5 Jahre. Der Begriff Devo ist eine Verkürzung für das Wort De-Evolution, das eine Art von Rückentwicklung beschreibt. Stop! yellow, a rock out rod. He proceeded to park with complete disregard, locking off two doors, a gate and a guard. Which got the gun hot, hollering loud and clear, if you hold your life dear, don't park your car here. I'll suck you down for that, and I think I'll enjoy it. Can Kill My Body, Bo Diddley 1976, mit Alvin Lee an der Gitarre, Tim Bogert am Bass, Carmine Appice am Schlagzeug und noch etlichen anderen, unter anderem Joe Cocker im Background-Chor. Das Ganze lief dann unter The 20s Anniversary of Rock'n'Roll. Etwa zur gleichen Zeit nahmen die beiden Bassisten Nils Henning Ørsted Petersen und Sam Jones den Titel Notion auf, an der Gitarre Philip Kessrin. Thank you. Sam Jones, Ørsted Petersen und Philip Chris Reen hörten wir Mandel Low mit I Think You Always Knew von 1971. 1922 in Mississippi geboren, hatte der Gitarrist eine wirklich sehr lange Karriere, die Tonträger technisch von Shellac-Veröffentlichung bis zu seiner letzten CD-Veröffentlichung im Jahr 2015 reichte. Da war der Mann immerhin 93 Jahre alt. Angefangen hatte Mandel Low als Mitglied der Radioband der Grand Ole Opry in Nashville, so dass man dem Klischee entsprechend hätte erwarten können, dass er einen ähnlichen Weg wie zum Beispiel Chet Atkins gegangen wäre. Stattdessen spielte er im Laufe seiner langen Karriere aber mit so unterschiedlichen Musikern wie Benny Goodman und Roland Kirk, um nur mal zwei zu nennen. Melbourneisten zusammen mit ihren Posaunenkollegen Benny Green, Al Gray und Benny Powell, You Don't Say, eine Eigenkomposition, und sie ist auch Arrangeurin dieses Stückes, aufgenommen im Dezember 1958 mit Kenny Burrell an der Gitarre. Der Pianist Earl Hines war weniger für seinen Gesang bekannt, eher für seine Big Bands, die in der Swingzeit schon in Richtung Bebop gingen und vor allem für sein virtuoses Klavierspielen. In Traveling All Alone hören wir nun den Gesang von Earl Hines, der sich selbst am Klavier begleitet. Aufgenommen wurde das Ganze Mitte der 60er Jahre. Heavy stone traveling, traveling all alone. Who will see and who will care? Bumped it slow that I must bear. Traveling, traveling. Traveling all. packing up my duffel, gonna leave this town. Packing up my duffel, gonna leave this town. And I'm gonna hustle to catch that train southbound. The Georgia blues for the plowing home. I got the Georgia blues for the plowing home. Walked out my shoes over this ice and snow. Somebody would tell me what diddy what diddy mean. Say, come on, Papa, and give me some more. Yo, diddy, why did it? Yo, diddy, why did it? I wish somebody would tell me what diddy, why did it mean. I I went to church, put my hat on a seat. The lady sat on it and said, Daddy, you sure is sweet. Mr. Diddy, why did it? Mr. Diddy, why did it? I wish somebody would tell me what diddy, what diddy mean. I'll soon be gone. Just give me that thing that you're sitting on. My diddy wah diddy, Mr. Diddy wah diddy. I wish somebody would tell me what diddy wah diddy mean. Then I got put out of church, 'cause they talk about diddy wah diddy too much. Mr. Diddy wah diddy, Mr. Diddy wah diddy. I wish somebody would tell me what did it mean? 1929 war der Blues- und Ragtime-Gitarrist und Sänger Blind Blake Georgia Bound. Gut 50 Jahre später trafen sich der Gitarrist Ray Cooder und der Pianist Earl Hines, den man durchaus als Zeitgenossen Blind Blakes hätte bezeichnen können, in einem Studio, um über Blind Blakes Diddy Wah Diddy ausgiebig zu jammen. Ich hatte zum Teil den Eindruck gehabt, dass Ray Cooder vorhatte, das Stück viel früher enden zu lassen, aber dann kam immer noch eine weitere Variation von Hines, sodass Cooder gezwungen war, einfach mitzuziehen. Namensgleichheiten in der populären Musik sind ja keine Seltenheit. Man denke nur an den Namen Carl Perkins, einmal die Rockabilly-Legende, das andere Mal der afroamerikanische Jazzpianist oder Billy Butler, der Rhythm and Blues und Jazzgitarrist und der Soulsänger gleichen Namens, übrigens ein Bruder von Jerry Butler. So geht es auch Blind Blake. Wir hörten eben den Bluesmusiker Blind Blake. Nun hören wir den Calypso-Musiker Blind Blake. 1915 geboren war Blake Alfonso Hicks, gut 20 Jahre jünger. Und er kam auch nicht aus den USA, sondern von den Bahamas. Das Instrument war auch keine Gitarre, sondern ein Banjo. 1952 spielte Blake Sloop John B. ein. Diese Aufnahme soll die Beach Boys inspiriert haben, das Stück ebenfalls einzuspielen. Grandma, Pa and me, we came on the Sloop John B. Round Nassau Town, we did roam. Been drinking all night, and we got in a fight. I feel so break up, I wanna go home. I bought me a brand new pants, I started to go to a dance. Too much sat down my pants, boys, I had to go home. Up the John B. sail, let's see how the mainsail set. Send for the captain, sure, let me go home. I wanna go home. I wanna go home. I wanna go home. I wanna go home. I feel so break up. I wanna go home. The captain and the mate get drunk, broke up the people throng. The police came on board and take him away. They take him to jail. Without any bail. I feel so break up. I wanna go home. The cookie had the fits. He started painting up the people grits. The captain peeked and eat up all of our corn. Say, Mr. John Stone, please let me alone. We're going to sail home early today. Sailboat go by sail, and steamboat go by steam. Round Nassau Town we did roam. Been drinking all night, and we got in a fight. I feel so break up, I wanna go home. Hoist up the John B. sail, let's see how the mainsail set. Send for the captain, sure, let me go home. Better change your crazy way. Worry until you're deaf, dumb and blind. Loving a woman is a waste of time. For when you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. When you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. When you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. When you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. Woman get she hook on you, she will tell you her love is true. Spend your money on her night and day, and when your money done, then she run away. Boy, when you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. When you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. When you love, you're gonna lose your mind. Loving woman. woman call you sweetie pie. That's the time she's telling a lie. And if you fall, you will surely see she will sting you worse than a honeybee. Boy, when you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. When you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. When you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. When you love, you're gonna lose your mind. When you love a woman and you're feeling great, to all your friends you're going to relate. But while you're working for your daily bread, she got another man on top your head. So when you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. When you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. When you love, you're gonna lose your mind. Loving woman is waste of time. When you love, you're gonna lose your mind. This modern music's got me confused. To tell your friends I'm quite unenthused. This modern music's got me confused. To tell your friends I'm quite unenthused. I like Pee Wee Hunter, the great Kong Basie, but can't make head nor tail of this Dizzy Gillespie with his oop-a-pa-da. Be-a-ba-do-la, beep-bleep-bleep-bleep-bleep-bleep-bleep-bleep-bleep-bleep-jam-jill-ya-ba. Oop-a-pa-dill-oop-a-ah. Dizzy Gillespie is the creator of this new style in co with Charlie Parker, Coleman Hawkins, Howard Muchie. They all indulge in this monstrosity. They take a major seventh and a flatted ninth, two hooliacoos and a half a pint. Then oop-a-pa-da, be-a-ba-do-la, beep-bleep-bleep-bleep-bleep-bleep-bleep-jam-jill-ya-ba. Oop-a-pa-dee-oop-a-ah. Boppers you see around, they all converse in a special tongue. Uliaku and Iliada, one means hello, the other tata. They call a man a cat and a girl a chick, and they up to all kinds of shady tricks with their oop-a-pa-da. Be-a-ba-do-la, beep-bleep-bleep-bleep-bleep-bleep-bleep-jam-jill-ya-ba. In conclusion, I must now say, the bebop boys, they know how to play. But that music is not for me, so take it back, Mr. Gillespie. You'd better take it back to 52nd Street with your high-speed riffs and staccato beats and your oop-a-pa-da. Be-a-ba-do-la, beep-bleep-bleep-bleep-bleep-bleep-bleep-jam-jill-ya-ba. Oop-a-pa-diddle-oop-a-ah. Cecil the Duke of Iron Anderson meint, Loving Woman is a waste of time. Keine Ahnung, ob er damit recht hat. Ihm wurde jedenfalls die Ehre zuteil, dass ihm der Saxophonist Sonny Rollins ein eigenes Stück widmete. Gebürtig aus Trinidad pendelte der Duke seit seinem Umzug nach New York City in den 20ern bis zu seinem Tod 1968 immer zwischen Trinidad, Jamaika und New York City. George Young Tiger Brown nahm 1953 in London den Calypso Bob auf. Er beklagt ja in diesem Song, dass ihm Bebop und desgleichen nicht gefällt. Ironischerweise wechselte er Ende der 50er Jahre vom Calypso zum Jazz, gab 1970 die Musik auf, um einige Restaurants in den USA und später auch in Großbritannien zu eröffnen und wandte sich dann erst wieder in den späten 80ern der Musik zu, diesmal wieder dem Calypso, der durch Wiederveröffentlichung auf Vinyl bei einigen Leuten Interesse an dieser Musik erweckt hatte. High-Speed Riffs and Staccato Beats sang Young Tiger über die Musik Gillespies, eine treffende Beschreibung für Salt Peanuts von 1945 oder 46, auf dem wir neben Gillespie an der Trompete auch Charlie Parker am Saxophon und den Swing-Drummer Big Sid Catlett hören. Salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts. Wenn es vielen Leuten nicht in ihren ideologischen Kram passt, Elvis Presley inspirierte viele seiner Zeitgenossen, Rock'n'Roll zu machen, unter anderem Buddy Holly, die dann wiederum andere inspirierten. Zum Ausklang von Framers musikalisches Fundbüro, nun Glenn Glenn mit Kitty Cat, auf dem das in diesem Falle zutrifft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Frank Matthias. Baby, kitty cat, 'cause she likes her names like that. Oh, wee, that kitty cat of mine. Any little name that's sweet and nice, I've even called her Sugar Spice. Ooh, wee, that kitty cat of mine. I'm always making a hoop for new names. I sit around in the back of my brain. Anything to make her see just how much she means to me. I'm gonna give that a kitty cat. You can bet your boots on that. Making a hoop for new names. I sit around in the back of my brain. But anything I do will make her see just how much she means to me. I'm gonna get that a kitty cat. You can bet your boots on that. Ooh.